Erster Gott sagt, ich schicke Feinde gegen Babel. Sie machen alles kaputt. Zweiter, ich schicke Männer mit Schaufeln. Sie machen das Land leer. Feinde kommen von allen Seiten. Dritter, die Soldaten in Babel sollen nicht kämpfen. Tötet alle jungen Männer dort. Macht die ganze Armee kaputt. Vierter, viele Menschen sterben in Babel. Sie liegen tot auf den Straßen. Fünfter, Gott hat Israel und Juda nicht vergessen. Aber Babel hat viele böse Dinge getan. Sechster, rennt weg aus Babel. Rettet euer Leben. Gott bestraft Babel jetzt für seine Sünden. Siebter, Babel war wie ein goldener Becher. Alle Völker tranken daraus und wurden verrückt. Achter, plötzlich fällt Babel hin. Es ist kaputt. Weint um die Stadt. Sucht Medizin für sie. Neunter, wir wollten Babel helfen. Aber man kann Babel nicht heilen. Geht alle nach Hause. Gott bestraft Babel sehr hart. Zehnter, Gott zeigt uns das Recht. Wir erzählen in Zion von seinen Taten. Elfter, macht die Pfeile scharf. Nehmt die Schilde. Gott schickt die Könige der Meder. Er will Babel zerstören. Das ist die Rache für seinen Tempel. Zwölfter, stellt Fahnen gegen Babel auf. Bewacht die Stadt gut. Gott tut, was er gesagt hat. Dreizehnter, du Stadt am großen Wasser mit viel Gold. Dein Ende ist jetzt da. Vierzehnter, Gott verspricht, ich schicke sehr viele Soldaten. Sie schreien laut über deinen Sieg. Fünfzehnter, Gott hat die Erde gemacht. Er ist sehr weise. Er hat den Himmel gebaut. Sechzehnter, wenn er spricht, regnet es viel. Er macht Wolken und Blitze. Er schickt den Wind. Siebzehnter, die Menschen sind dumm. Ihre Götter aus Gold helfen nicht. Sie haben kein Leben. Achtzehnter, diese Götter sind nichts wert. Wenn Gott kommt, gehen sie kaputt. Neunzehnter, aber der Gott von Jakob ist anders. Er hat alles gemacht. Sein Name ist Gott. Zwanzigster, du warst wie ein Hammer für mich. Mit dir habe ich Völker kaputt gemacht. 21. Ich habe Pferde und Reiter zerstört. Ich habe Wagen kaputt gemacht. 22. Ich habe Männer und Frauen getötet. Ich habe Alte und Junge getötet. 23. Ich habe Hirten und Schafe zerstört. Ich habe Bauern und Beamte getötet. 24. Aber jetzt bestrafe ich Babel. Sie waren böse zu Zion. Das sagt Gott. 25. Ich bin gegen dich, du böser Berg. Du hast die Erde kaputt gemacht. Ich werfe dich weg. 26. Niemand nimmt mehr Steine von dir. Du bleibst für immer leer. 27. Zeigt die Fahnen. Blast die Trompeten. Holt die Armeen aus fernen Ländern. Schickt viele Pferde wie Heuschrecken. 28. Holt die Völker gegen Babel. Die Könige der Meder kommen mit Soldaten. 29. Die Erde zittert vor Angst. Gott macht seinen Plan wahr. Babel wird eine Wüste ohne Menschen. 30. Die starken Männer in Babel kämpfen nicht. Sie haben keine Kraft mehr. Ihre Häuser brennen. 31. Ein Bote läuft zum anderen. Sie sagen dem König, die Stadt ist verloren. 32. Die Wege sind gesperrt. Das Schilf brennt. Die Soldaten haben große Angst. 33. Gott sagt, Babel ist wie ein Platz für Getreide. Bald wird alles abgeschnitten. 34. Der König von Babel hat uns gefressen. Er hat uns wie ein Drache verschluckt. Er hat uns weggeschickt. 35. Babel soll für die Gewalt bezahlen. Das sagen die Menschen in Jerusalem. 36. Gott sagt, ich helfe euch. Ich nehme Rache. Ich mache das Wasser in Babel trocken. 37. Babel wird ein Haufen Steine. Wilde Tiere wohnen dort. Alle Leute erschrecken darüber. 38. Die Leute in Babel brüllen wie Löwen. Sie suchen nach Essen. 39. Ich gebe ihnen ein Festessen. Sie trinken und werden müde. Dann schlafen sie für immer ein. 40. Ich führe sie wie Schafe zum Schlachten. Sie sterben alle. 41. Babel wurde besiegt. Die ganze Welt hat Babel bewundert. Jetzt haben alle Angst vor Babel. 42. Das Meer kommt über Babel. Große Wellen decken die Stadt zu. 43. Die Städte sind leer und trocken. Niemand wohnt mehr dort. Keiner geht dort spazieren. 44. Ich bestrafe den Gott Bel in Babel. Er muss alles wieder hergeben. Die Mauern von Babel fallen um. 45. Mein Volk, geht weg aus Babel. Rettet euch vor Gottes Zorn. 46. Habt keine Angst vor schlechten Nachrichten. Jedes Jahr gibt es neue Gerüchte. Es gibt Krieg im Land. 47. Die Zeit kommt bald. Ich bestrafe die falschen Götter. Das ganze Land schämt sich. 48. Himmel und Erde. Freuen sich. Feinde aus dem Norden kommen nach Babel. 49. Babel muss fallen. Sie haben viele Menschen in Israel getötet. 50. Ihr seid noch am Leben. Geht schnell weg. Denkt an Gott und an Jerusalem. 51. Wir schämen uns sehr. Fremde Leute sind in Gottes Tempel gegangen. Das tut weh. 52. Gott sagt, ich bestrafe die Götter von Babel. Überall im Land weinen verletzte Menschen. 53. Babel kann bis zum Himmel bauen. Aber ich schicke Soldaten. Sie machen alles kaputt. 54. Hört ihr das Geschrei aus Babel? Alles wird dort zerstört. 55. Gott macht Babel kaputt. Er macht den Lärm leise. Die Feinde kommen wie lautes Wasser. 56. Ein Zerstörer kommt nach Babel. Die starken Männer werden gefangen. Gott gibt jedem, was er verdient. 57. Die Chefs und Weisen werden müde. Sie schlafen ein und wachen nicht auf. Das sagt der König. 58. Die dicke Mauer von Babel fällt. Die hohen Tore brennen. Die Arbeit der Völker war umsonst. 59. Jeremia gab Seraja einen Auftrag. Seraja reiste mit dem König nach Babel. 60. Jeremia schrieb alle bösen Dinge in ein Buch. Er schrieb alles über Babel auf. 61. Jeremia sagte zu Seraja, lies dieses Buch in Babel laut vor. 62. Sag, Gott, du willst diesen Ort zerstören. Kein Mensch und kein Tier soll hier wohnen. 63. Wenn du fertig bist, binde einen Stein daran. Wirf das Buch in den Fluss Euphrat. 64. Sag, so geht Babel unter. Es kommt nie wieder hoch. Hier enden die Worte von Jeremia.